Der Jugendfeller Kumsong der DVJK gab neue Bücher heraus. Zum 70. Gründungstag des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung publizierte der Verlag die Bücher mit den Titeln Die wertvollsten Schätze des Präsidenten Kim Il-sung Teil 2, Fell der Kim Jong-il und der Feiertag und Marschall Kim Jong-un und der Mythos der heroischen Jugend von Baekdusan und weitere viele Bücher von Dutzende Arten über die unvergänglichen revolutionären Verdienste und edlen Charakterzüge der großen Menschen von Baekdusan.